13? Hier ist Claudia Obermeier. Ich habe einen Termin am Dienstag, dem 5. Mai um 15 Uhr. Ich muss dann leider arbeiten. Geht es auch am Donnerstag um 9.30 Uhr?